O mein Volk, es gehört euch heute die Herrschaft und ihr habt die Oberhand im Land. Wer wird uns dann gegen Allahs Gewalt helfen, wenn sie über uns kommt? Pharaon sagte, ich weise euch nur auf das hin, was ich sehe, und leite euch nur den Weg des besonnenen Handelns.